Kapitel 5. Die Anamnese. Übung 5.4. Beispiel. Anamnesegespräch Carsten Weber. Der Patient Herr Carsten Weber wird vom Rettungsdienst nach telefonischer Voranmeldung mit Verdacht auf einen zerebralen Infarkt bei linksseitigem Hemisyndrom in die Notaufnahme des Klinikums St. Martin gebracht. Dort erwartet ihn bereits die neurologische Assistenzärztin Frau Dr. Carla Fiori zusammen mit einem Krankenpfleger der Notaufnahme Herrn Robert Müller. Nach einer kurzen Übergabe durch den Rettungssanitäter wird Herr Weber vom Transportstuhl auf eine Untersuchungsliege umgelagert und in den Schockraum geschoben. Dort beginnt Frau Dr. Fiori mit der Anamnese. Guten Tag, Herr Weber. Ich bin Frau Dr. Fiori und bin heute die Neurologin vom Dienst. Der Rettungsdienst hat uns übergeben, dass Sie wegen des Verdachts auf einen Schlaganfall zu uns gebracht wurden. Können Sie mir sagen, was für Beschwerden Sie haben? Heute Nachmittag wollte ich mein Hemd anziehen. Und da habe ich gemerkt, dass ich meine Hand nicht so gut bewegen konnte, dass ich die Knöpfe nicht zubekommen habe von meinem Hemd. Die Rettungskräfte sagten mir, dass die linke Hand betroffen sei. Ist das richtig? Ja, genau. Dann habe ich meine Frau gerufen und die meinte, dass mein Gesicht auch so komisch aussehen würde. Sie bemerkte, dass ihr linker Mundwinkel hing? Ja, da ist es auch die linke Seite. Und am Anfang habe ich auch so undeutlich gesprochen. Das ist jetzt zum Glück wieder weg, glaube ich. Haben Sie sonst noch andere Beschwerden bemerkt? Nein, erst einmal nicht. Meine Frau hat dann den Rettungswagen gerufen. Als die bei uns waren und mich in den Stuhl setzen wollten, konnte ich mein Bein nicht richtig durchdrücken. Da brauchte ich Hilfe beim Stehen. Ich verstehe. Es geht also um ein Hängen des linken Mundwinkels und um eine Schwäche der linken Hand und des linken Beins. Seit wann bestehen die Beschwerden? Um wie viel Uhr sind sie Ihnen aufgefallen? Gleich nach dem Mittagsschlaf. So gegen 16 Uhr. Sie sind also mit den Beschwerden erwacht? Ja, heute Vormittag war noch alles in Ordnung. Ich hatte so etwas noch nie. Und um wie viel Uhr haben Sie sich schlafen gelegt? Wie jeden Tag um 15 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt hatten Sie die Beschwerden noch nicht? Nein, nein. Da war noch alles in Ordnung. Frau Dr. Fiori blickt auf ihre Uhr. 16.55 Uhr. Dann spricht sie kurz mit dem Krankenpfleger Robert, der in der Zwischenzeit den Patienten an den Monitor angeschlossen, die Vitalparameter gemessen und einen IV-Zugang gelegt hat. Robert, wir haben einen Stroke im Lysezeitfenster. Kannst du bitte ein Stroke-Labor abnehmen und danach im CT Bescheid geben, dass wir gleich kommen? Das Labor nehme ich ab. Ich werde noch schnell einen zweiten Zugang legen. Das CT weiß schon Bescheid. Die Sauerstoffsättigung ist etwas niedrig, jetzt bei 89%. Gut. Leg Herrn Weber bitte eine Nasensonde an. Zunächst 2 Liter Sauerstoff pro Minute. Mache ich. In diesem Augenblick fängt der Monitor an zu piepen und zeigt einen Blutdruck von 190 zu 110 an. Wir brauchen Urapidil, eine Ampulle 50 Milligramm. Aufziehen auf 10 Milliliter? Genau. Dann leg mir die Spritze bitte auf die Ablage, ja? Ich mache sie dir gleich fertig. Frau Dr. Fiori wendet sich wieder Herrn Weber zu. Sie bekommen jetzt gleich ein Medikament, das Ihren Blutdruck senken soll. Ist bei Ihnen ein erhöhter Blutdruck bekannt? Ja, seit ein paar Jahren nehme ich diese Tabletten, irgendetwas mit Tee, Torasemid? Ja. Und in welcher Stärke nehmen Sie die Torasemid-Tablette ein und wie häufig? Das sind 5 Milligramm, glaube ich. Die nehme ich immer morgens. Gut. Haben Sie sonst irgendwelche Vorerkrankungen, von denen wir wissen sollten? Naja, ich habe noch diese Lungengeschichte, eine chronische Bronchitis. Eine COPD? Rauchen Sie? Ja, richtig, eine COPD. Ich rauche nicht mehr, aber früher habe ich eine Zeit lang viel geraucht. Wie viele Zigaretten waren das pro Tag? Und wie viele Jahre lang haben Sie geraucht? Also, eine Schachtel am Tag wird es schon gewesen sein. Vielleicht über 30 Jahre lang, würde ich sagen. Und nehmen Sie wegen der COPD Medikamente ein? Ja, da habe ich ein Spray. Atrovent. Wie häufig nehmen Sie das? Immer morgens und vor dem Schlafengehen. 2 Hub. Gut. Sonst weitere Vorerkrankungen? Haben Sie zum Beispiel schon mal einen Schlaganfall gehabt oder eine Blutung im Kopf? Nein. Einen Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen? Nein, soweit ich weiß, nicht. In Ordnung. Ich gebe Ihnen jetzt das Medikament in die Vene, das Ihren Blutdruck senken wird. Frau Dr. Fiori injiziert das vom Krankenpfleger Robert vorbereitete Urapidil. Zunächst 12,5 Milligramm. Eine Frage habe ich noch. Haben Sie schon einmal Röntgenkontrastmittel bekommen? Nein. Ist bei Ihnen eine Schilddrüsenerkrankung bekannt oder eine Nierenerkrankung? Nein, beides nicht. Mein Vater hatte irgendetwas mit der Niere. Aber meine Nieren sind okay. Kurz möchte ich noch etwas zu Ihrem Hintergrund fragen. Was machen Sie beruflich? Jetzt bin ich Rentner, also Pensionär. Aber früher war ich Lehrer an einem Gymnasium. Aha, und sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ja, ja. Ich wohne mit meiner Frau zusammen. Aber Kinder haben wir leider nicht. Verstehe. Haben Sie Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass Sie einmal nicht mehr alleine über sich entscheiden können? Haben Sie zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht ausgestellt? Ach, ich habe mit meiner Frau schon oft darüber gesprochen, aber dann haben wir es doch nicht gemacht. Bisher gab es dafür auch keinen Grund, wissen Sie? Das kann ich verstehen. Eine letzte Frage noch zu diesem Thema. Ich nehme an, dass bisher keine Pflegestufe bestand. Ist das richtig? Ja, das war nicht nötig. Wir haben problemlos alles alleine machen können. Vielen Dank. Jetzt werde ich Sie noch einmal genau körperlich untersuchen. Und dann fahren wir Sie ins CT, wo wir ein Bild von Ihrem Kopf machen werden. Einverstanden? Ja, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Nun, alle Ihre Beschwerden deuten auf einen Schlaganfall hin. Aber das besprechen wir gleich noch ausführlicher.